Kundgabe 5486. Empfangen durch Bertha Dudder am 14.09.1952. Willenswandlung. Überwinden der Materie. Der Geist, der euch noch an die Erde gefesselt hält, steht wider mich. Denn alles, was ihr begehret, gehöret ihm an. Es ist noch weit von mir entferntes Geistiges, das er noch besitzet und das er hindern will an der Rückkehr zu mir. Ihr selbst seid als Mensch schon erheblich fortgeschritten in eurer Entwicklung. Und doch seid ihr noch in seiner Gewalt, solange ihr noch nicht die Materie verachten lerntet, als ihm noch voll und ganz Angehörendes. Ihr müsstet um den geistigen Zusammenhang wissen. Ihr müsstet wissen, dass alles, was euch sichtbar ist, unvollkommenes Geistiges ist, also Anteil meines Gegners. Hält nun aber dieses auch eure Sinne gefangen, so steht ihr auch noch in seinem Bereich, willensmäßig ihm zugewandt. Könnet ihr aber euch davon freimachen, von der Begierde nach dem, was ihm angehört, dann entflieht ihr auch seiner Gewalt. Dann erhebet ihr euch gleichsam von der Erde in das Reich des Geistes, das mir gehört und das ihr eurer Bestimmung gemäß bewohnen sollet, um darin schalten und walten zu können nach meinem Willen. Auf Erden nun sollet ihr diese Wandlung eures Willens vollbringen. Ihr sollet die materielle Welt verachten lernen. Ihr sollet sie ansehen lernen als das, was sie in Wirklichkeit ist. Ein Konglomerat von unreifem, mir noch widersetzlichen Geistigen, das ich läutern soll. Ihr sollet darum euch über die Materie stellen, weil ihr das in der Entwicklung am höchsten stehende Geistige seid, auf dieser irdisch-materiellen Welt. Und ihr sollet trachten, noch die letzten Bindungen mit dieser Welt zu lösen, dafür aber die Bindung anknüpfen mit dem Reich, wo ich Herrscher bin, wo alles vergeistigt und namenlos glücklich ist. Ihr sollet euch bewusst freimachen von der Herrschaft meines Gegners und zu mir kommen. Solange euch aber die Materie noch fesselt, solange ihr danach Verlangen spürt, seid ihr noch nicht frei von seiner Herrschaft. Und daher noch nicht tauglich für das geistige Reich. Denn ich will eure ungeteilte Liebe besitzen. Ich will euer ganzes Denken gefangen nehmen. Ich kann erst dann in euch wirken, so ihr völlig frei seid von seinem Wesen. Dann aber ist Freiheit, Kraft und Licht euer Anteil. Dann hat sich das Geistige in euch befreit aus seiner Gewalt und sich erhoben zu mir, von dem es sich nun ewig nicht mehr trennen kann. Solange ihr auf Erden weilet, wird er euch ständig versuchen. Doch ohne das Verlangen nach der Materie seid ihr gefeit gegen seine Versuchungen. Dann habt ihr die Materie überwunden. Dann verlangt ihr nur noch nach den Gütern des geistigen Reiches. Und im Besitz dieser Güter seid ihr stark und also auch Sieger über den, der mein Gegner ist. Ihn überwunden zu haben aber heißt, mein Kind geworden zu sein, Anwärter meines Reiches zu sein, das nicht von dieser Welt ist, das euch Seligkeiten schenkt, die unermesslich sind und die wahrlich den schweren Kampf auf Erden gegen den Widersacher aufwiegen, doch anders als durch Kampf niemals zu erwerben sind. Amen.